Und du sagtest ja, du standest vorm Spiegel, hast dich selber Motivation gegeben. Keiner war an deiner Seite, du hast dir selber diese Motivation immer gegeben. Und ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, ob das wirklich in unserer Heimat so möglich wäre, dass du dir selber, dass du da selber da stehst, selber durch alles gehst. Ich glaube nicht, dass es in unserer Gesellschaft, also in unserer Heimat auch so einfach wäre wie zum Beispiel hier. Klar, es war auch schwer. Also ich sage nicht, dass es ein einfacher Weg war, aber einfacher als bei uns. Ja, einfacher, ja. Ja, einfacher, weil die Gesellschaft druckt dich nicht her. Die lassen dich machen. Also du hast Freiheit, kann ich sagen, ja. Dort, wo waren wir, glaube ich, du weißt das auch. Also du bist unter Druck immer mit der Gesellschaft, mit der Kultur, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Da waren wir unter Druck, dann du gehst automatisch kaputt. Du kannst nicht mehr geben. Aber hier, dann die Gesellschaft lässt dich einfach, sie drücken dich einfach nicht, ja. Dein Leben ist dein Leben. Du kannst die machen, wie du möchtest, ja. Dann, das war, was hat mich geholfen, dass niemand mich nicht gedruckt. Wegen Motivation, habe ich niemanden in meiner Seite, ja. Ich habe hier niemanden. Denn wenn ich mir nicht so stark machen konnte, dann niemand macht ich. Und ich erwarte nichts von niemanden, ja. Ich mache mich selber. Ich sage, ja, ich sage, was lustig. Du bist hübsch, du bist stark. Da rede ich immer mit mir selber. Du schaffst das, egal wie hart ist das. Ja, manchmal, ja, das Gefühl drin, da schaffe ich das nicht. Aber ich sage einfach, ich schaffe das, ich versuche, ja. Das Dann Manifestieren einfach. klappt gut. Also vielleicht das nicht alles perfekt sein, vielleicht also viele falsche Sachen, viele falsche Wege gelaufen habe, viele, ja, kann man machen, wir sind Menschen, ja. Aber bis jetzt bin ich sehr stolz auf mich, wo ich jetzt bin. Kannst du auch auf jeden Fall. Ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du das auch so Ja, weit ich auch. geschafft hast. Wir Danke. alle. Ich kann eines dazu sagen, mit der Freiheit, das ist wirklich so, dass du hier in Deutschland als Frau viel mehr Möglichkeiten hast als in Syrien. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich mache gerade mein Abitur hier in Deutschland. Ich denke, ich wäre verheiratet gewesen jetzt in Syrien. Ja, Hätte mit einem Kinder. Kind, glaube ich, mit einem Kind, da war Ja. ich, ja, mit einem Kind. Mindestens ein Kind. Ich hätte jetzt ein Kind und Du einen bist Mann. einfach Mama. Ja, genau, Mama, ich sitze zu Hause. Das Einzige, was ich mache, ist putzen, auf mein Kind aufpassen. Mein Mann kommt von der Arbeit, auf ihn aufpassen, so ihn versorgen, meine Ja. Kinder versorgen, das Haus. Das waren die einzigen Aufgaben, die eine Frau hatte bei uns. Es war wirklich sehr schwer, dass eine Frau aus sich, also eine Frau eine Karriere starten konnte. Das war wirklich schwer. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich bin hier, ich mache mein Abitur, ich habe die Gelegenheit, nach meiner Abitur zu studieren, eine Ausbildung zu machen, Auslandsjahr zu machen. Hier in Deutschland gibt es auch diese ganzen Unterstützungen von den verschiedenen, durch Projekte zum Kannst Beispiel, dich was, selber sein, ja einfach. genau, zum Beispiel, was du gesagt hast, durch ein Projekt hast du es geschafft, deinen Traum zu verfolgen. Das hättest du niemals machen können in Syrien. Nee. Was für Nee, ein dann bin Projekt? ich Wie das. du willst zu einem Projekt gehen? Gibt nicht mal ein Nein. Projekt, das du hingehen kannst, um dir helfen zu lassen. Klar, gab es sowas auch natürlich, aber es ist nicht so bekannt wie hier in Deutschland, dass du als Frau alleine stehen kannst, unabhängig sein kannst. Du bist hier eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, unabhängig von einem Mann, unabhängig von anderen, komplett auf die Beine gestellt, machst du hier deine Arbeit, machst hier deine Prüfungen, hier auf deine Kinder aufpassen. Das wäre nicht deine Möglichkeit gewesen in Syrien. Oder hättest du, Gar nicht. oder wie war Nee. das da in Syrien mit den zwei Kindern? Da, wie du gesagt hast, einfach eine Mutter bin ich, eine Butzfrau, also die Kinder aufpassen, der Wohnung aufpassen, den Gesellschaft einfach achten, damit die nicht schlechte Bild an dich als Frau haben. Ja, sonst kann ich nichts sagen. Ja, einfach so. Aber hier habe ich viele Möglichkeiten, habe ich also auch, kann ich sagen, denn du kannst einfach immer wegfinden, einfach immer einen Weg finden, damit du was sein konnte. Also es gab viele Möglichkeiten, sogar dass wir als Frauen hier einfach Rechte haben, kann ich sagen. Ja, ja, viele Leute, sie hatten immer die alte Kopf von unseren Heimat haben, da sagen, ja, die Frauen, also nach Deutschland gekommen, sie hatten fast halbe Frauen, sie sind geschieden, sie wollen nicht mehr mit Männern sein und so. Ich weiß nicht, wann ich das sagen darf, aber nie. Das ist nicht, weil wir nach Deutschland gekommen sind. Nee, das, weil wir unsere Rechte hier gefunden, weil wir sind Menschen hier. Bin ich als Frau wie eher als Mann? Also wir sind Menschen. Da gab keine Frauen und Männer, ja. Also Rechte einfach. Wir haben einfach Rechte, können wir und die Rechte hier einfach nutzen, weil es ist unsere Rechte. Ja, als Frauen, sage ich mal. Dort, also ich weiß ja nicht, dort war es so schlecht, kann man nicht leben, aber als Frauen, wir haben fast kein Rechte dort. Beispiel, wenn ich dort geschieden bin, dann darf ich meine Kinder nicht haben. Weil die Kinder müssen bei Papa sein oder den Papa Seite sein, dem Oma, den, keine Ahnung, die Tanten oder so. Aber die Frau darf die Kinder nicht behalten oder die darf die Kinder nur bis, es gab ein, also alt, Gewissen die Alter. gewissen Alter, glaube ich, die Jungs bis 9 Jahre alt bei der Mama sein und die Mädchen bei 11 Jahre alt. So war denn Gesetz, also, und, nein, du kannst die Kinder als Mutter, du musst deine Kinder abgeben. Ja, Das ist hart, das also ist hart. Du hast sehr das neun hart. Monate Ja, getragen in genau. deinem Bauch. Und weil ich geschieden möchte, weil ich nicht mit ihnen, mit den Menschen, egal ob er schlecht oder gut ist, ich kann nicht mit ihnen umgehen. Ich kann nicht mit ihnen, klappt nicht mehr. Ja? Atmosphäre hat nicht gepasst. Ja, dann du musst deine Kinder geben, damit du das deine Freiheit haben kann. Wie hart das ist? Sehr, sehr, sehr hart. Kann ich kurz zu einem Thema ein bisschen zurückspulen? Ja. Als das Mikro aus war, haben wir uns auch noch mal ein bisschen unterhalten darüber, dass du, wie gesagt, das war komisch, alle haben dich komisch angeschaut, so als einzige Frau Busfahrerin da im Unterricht zu sitzen und so weiter. Und die Jungs meinten ja auch, hast du ja auch gesagt, so, ja, was machst du hier? Warum machst du nichts anderes? Warum machst du nicht Ja, Kosmetikerin oder ja. so? Und dann hast du gesagt, dass du einmal mit einem Jungen gefahren bist, also mit einem Mann, und er hat den Busfahrer gefragt, also den Ja, Lehrer den gefragt, Lehrer gefragt, genau, ja. wer besser war. Wer war besser, ja. Ja, genau. Und der Busfahrer meinte, also der Lehrer Der meinte, Buslehrer, ja. genau, um ehrlich zu sein, sie war besser. Und das hat sein Ego so gekränkt, dass er, Dann möchte nicht mehr ja mit mir genau, fahren, ja. wie ist ein, ja genau, dass er nicht mehr mit dir fahren wollte. Wie ist eine Frau besser als ich? Wie ist eine Frau, wie kann eine Frau mehr erreichen als ich? Wie kann eine Frau mehr machen als ich? Und das ist dieser Gedankengang bei unserer Heimat. Das ist leider so, dass die Männer, natürlich nicht alle, Na, das natürlich, natürlich ja, nicht, nee. aber die meisten Männer sind so eingestellt, ich habe mehr Macht, die Frau ist abhängig von mir. Und wenn eine Frau dann nach Deutschland kommt und sieht, dass wie sie manipuliert wurde von ihrem Mann, dass sie die ganze Zeit abhängig ist von ihm, abhängig, abhängig, abhängig, und dann kommst du nach Deutschland, du siehst, nein, ich bin nicht abhängig von dir. Ich kann eigentlich das auch alleine machen. Du brauchst mir dabei nicht zu helfen. Und deshalb gehen meisten Ehen auch hier auseinander. Es liegt nicht daran, weil die Frauen hierher kommen und sagen so, ja, ich mache jetzt alles, was ich will. Nein, es geht darum, dass die Frau eine Karriere starten möchte. Und bei dir Ist es so? ist das auch der Fall, Ja, wie du so. das auch erzählst hast. Ja, genau, ist das so? Ja, ich möchte nicht also besser als du sein oder du musst besser als ich sein. Einfach, ich habe mich gefunden, kann ich sagen. Ich habe mich einfach selber gefunden und ich möchte was sein. Ich möchte nicht nur einfach Putzefrau sein. Ich möchte nicht einfach Mutter sein. Ich bin auch ein Mensch. Ich kann auch meine Karriere machen.